gleich ein noch schlimmer Gesell. Verfluchter Bruder, ich brauch dich hier. Was bringt dich her? Nein, zu schön nach meinem Gold, verlangst du mein Gut. Fort von der Stelle, die Stätte ist mein. Was schön machst du hier? Schön, ich wohl im Sinn in Geschäft, wenn du es tiefst. Was ich erschwang, mich wäre, das soll mir nicht schwinden. Hast du dem Rhein das Gold zum Ringe geraubt? Erzeugtest du gar den zähen Zauber im Reif? Wer schuf den Tag, in der die Gestalt enttäuscht? Der sein Bedurfte, erdachtest du ihn wohl? Was hättest du Stümper jemals zu stoppen verstanden? Der Zauberring erzeugt mir den Zwerges zur Kunst. Wo hast du den Ring? Dir zeige mir Risse in Riesen. Was du verborst, meine List erlangt es für mich. Sklaventat, entdeckt die Kanut Knausern. Dir gehört sie gar nicht, der Hell ist selbst ihr Herr. Ich zog ihn auf für die Zucht, zahl dir mit Lob. Für Mühe und Last erlauert dich lang meine Lohn. Für Sklaventzucht, will der Knick, der Gefäß, der Knecht, Peck und Kühn wohl gar. Wenn der Ring geraten als Tier, nimmer der Ring zu rüben in Herrscherei. Behalt ihn denn und hüt ihn wohl, den hellen Reif. Sei du Herr, doch mich heiße auch Bruder, und meines Tarnhelms lustigen Tant tausch ich in dir, uns beide taubs teilen die Beute wir so. Teilen mit dir und den Tarnhelm an. Ich laure bis sicher schlief ich niemand vor den Klingen. Selbst nicht tauschen, auch nicht teilen. Wer soll ich gehen, ganz ohne Lohn? Gar nichts willst du mir lassen. Nicht vor allem, nicht vor den Nagel, das hast du gelegen. Ihr Ring noch tanken, sollt ihr enttaugen, nicht teil nicht mehr. Die Gedicht noch ruf, ich sieg dir so an, und es reicht kein Schreck. Ihr rasche Held, ihr rechte Brüderchen, dich. Kehre dich um, aus der Höhle kommt er daher. Indischen Tant erkor er gewiss. Den Tarnen hält er. Doch auch den Ring! Verflucht den Ring! Lass ihn den Ring jedoch geben, ich will ihn mir schon gewinnen. Und doch seinem Herrn soll er allein noch gehören.